Hallo und herzlich willkommen, liebe Gäste, in der letzten Reihe Parkett. In der heutigen Folge ist Alex zu Besuch. Mit ihm bespricht Eve die beiden beängstigend verstörenden Funny Games Filme aus dem Jahre 1997 und 2007. Kritikerliebling Michael Haneke hält darin auf perfide Weise der Gesellschaft einen Spiegel vor. Haltet euch fest, das Spiel beginnt. Plätze haben wir euch natürlich wieder reserviert, selbstverständlich in der letzten Reihe Parkett. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, liebe Gäste in der letzten Reihe Parkett. Mein Name ist Eve und ich begrüße Alex hier in meinem kleinen Studio. Wir nehmen zwar remote auf, aber ich nenne es jetzt mal Studio. Hallo, sanfte Grüße. Sanfte Grüße, Eve. Freut mich, hier sein zu dürfen. Warte mal, ganz kurz. Hört man das mit dem Knarzen ganz laut? Das ist knarzt doch ganz schön. Geht? Das geht schon. Okay, sorry. Wollen wir nochmal machen? Dann ist es so. Nee, wir machen jetzt weiter. Okay, wir machen weiter. Das bleibt alles drin. Ach du Kacke. Ja, klar. Muss ich aufpassen, was ich sage. Schade, tut mir leid. Oh Gott, okay. Jetzt muss ich mich zusammenreißen. Nicht fluchen, ja. Lieber in Öffis, öffentlich-rechtlichen. Wir haben dich heute eingeladen, weil du sogar zwei tolle Filme mitgebracht hast. Du hast es ja schon mal in einer Sprachnachricht erwähnt. Ja, genau. Sag's gern selbst. Der Film Funny Games von 1997 und dessen amerikanische Version Funny Games US von 2007. Ja. Beide von Michael Haneke. Ne? Genau, österreichischer Regisseur. Sehr renommiert, sehr viel, viele Preise gewonnen über die Jahre, auch international. Und hat einige krasse Filme gemacht, aber ich finde, das ist schon der krasseste. Also zumindest von denen, die ich geguckt habe. Ja. Ich glaube, das ist jetzt, oder die beiden sind die ersten, die ich überhaupt von ihm gesehen habe. Ich habe die anderen, also zum Beispiel das Weiße Band hat ihn ja komplett international bekannt gemacht, glaube ich. Ja, hast du nicht geguckt? Nee. Ach so, ich dachte. Den habe ich mir reingezogen. Ja, der ist sehr, sehr lang und es passiert überraschend wenig, aber irgendwie ist trotzdem die ganze Zeit die Stimmung sehr, so wie, nicht angespannt, aber du bist so ein bisschen, oh Gott, was kommt gleich, was kommt jetzt? Man denkt die ganze Zeit, irgendwas richtig Heftiges passiert, weil es ist immer so ein bisschen so kleine Sachen, die über den Film so passieren, wo man sich denkt, oh Gott, das baut irgendwo hin, so drauf hin. Aber letztendlich kam das gar nicht so, aber ich fand ihn trotzdem an sich nicht schlecht. Andere würden bestimmt sagen, boah, der ist tot langweilig, da passiert ja kaum was. Okay. Also ich fand ihn eigentlich ganz gut in der Art, wie er war. Spielt das nicht vor irgendeinem Weltkrieg? Ersten, zweiten oder? Ich glaube, es spielt sogar während des ersten, vermute ich mal, so wie das da aussah. Ich glaube, es war der erste. Das war halt so auf so einem kleinen, in so einem kleinen Dorf auf dem Land, mitten im Nirgendwo so ein bisschen. Und da hatten die halt nichts mitbekommen vom Krieg, aber die wussten halt, dass er ist. Und es war halt, die Front war halt meilenweit weg, wisst ihr. Und deshalb, aber es war halt immer. Also man wusste schon, dass Krieg war und es wurde aber nicht viel erzählt, weil wie es halt damals war, ne? Die wussten gar nicht, was da abging. Ja, ich glaube, es war während des Ersten Weltkriegs. Okay. Wir haben in letzter Zeit natürlich auch Filme geschaut. Ich habe beide mit dir geschaut, die ich seit der letzten Aufnahme geschaut habe. Na Mensch. Und zwar Bones and All. Waren wir ja beide im Kino. Kino Club. Diesmal in Erfurt. Beim Kontrahenten. Bei bösen Konkurrenz gewesen. Geld aber, bezahlt auch noch. Schlimm. Zu Studentenpreis geht da ja klar. Muss man ja sagen. Ja, also, du hast Studentenpreis bezahlt. Ne? Stimmt, was ist denn das? War es 4 oder 6 Euro Studentenpreis? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Es waren 7 und 9. Was? Ja, das war richtig teuer. Ach du lieber Gott. Okay, ich dachte, es wäre nämlich nur so 4 Euro gewesen. Nee. Wow, okay, nee, dann ist es schon gar nicht mal so günstig, weil ich mit dem Film der Woche bei eben, uns... Dachte ich mir halt auch. Ja, na gut. Aber war ein bisschen überrascht. Ich hatte ja die 4 Tickets geholt. Ja. Und dann meinte der, glaube ich, 35 Euro oder so. Keine Ahnung. Dachte ich mir, okay, krass. Naja, auch Snacks und Getränke sind jetzt auch nicht unbedingt gerade günstig. Also das ist halt, irgendwie müssen sie sich über Wasser halten. Ne? Das stimmt, ja. Aber hat sich gelohnt, der Film, ne? Das ist absolut richtig. Luca Guadagnino, wenn ich es richtig ausspreche. Ich weigere mich immer, die Nachnamen auszusprechen. Luca Guadagnino, irgendwas. Wir nennen ihn Luca. Ja, Luca. Ähnlich wie Luca Cordalis. Der Film ist aus dem letzten Jahr. Mitspielen Taylor Russell, Timothée Chalamet und Mark Rylance. Ja. Und der den Vater von ihm auch in Call Me By Your Name gespielt hat. Wie heißt er denn nur? Ich vergesse mal seinen Namen. Irgendwas mit S. Ja, keine Ahnung. Der spielt auch eine ganz, ganz kleine Rolle bei Doctor Strange 2 in der Kirche. Mhm. Aber hast du ja nicht gesehen. Bist das ja kein Marvel. Habe ich natürlich nicht gesehen. Aber ja. Der spielt ja. Ja, war sehr beeindruckend dafür. Ne? Ja, aber heftig. Also auch von dem, was man so gesehen hat, auch sehr viel Blut. Ja, das war sehr explizit. Ohne. Hm. Ist der ab 16 freigegeben? Muss sein, oder? Der war. Das kann ja kein FSK 12 sein. Bestimmt ab 16. Weil der war so grafisch teilweise. Ja. Also jetzt nicht. Lange nur so nicht, pointiert, ne? Genau, also ganz kurz. Ja, insgesamt hat er ja, glaube ich, ein bisschen über zwei Stunden mhm, gedauert. Ja. Mit einem eigentlich sehr gemächlichen Tempo erzählt. Ja. Was aber gar nicht mal so falsch war. Und dann immer so Gewalt, ich will sie nicht Explosionen nennen. Ja. Aber schon irgendwo, also einfach teilweise sehr brutal. Ja, das stimmt. Also der muss FSK 16 sein, da kann man keinen 12-Jährigen oder gar 6-Jährigen reinlassen mit seinen Eltern. Ja, hier steht es auch gerade, ja. Ab 16 freigegeben. Ja. Aber an sich faszinierend, wie man so eine Story über Kannibalen doch so schön erzählen kann, dass man am Ende wirklich dass die Romanze auch einfach funktioniert und man am Ende auch richtig mitfühlt. Und das Ende war ja auch sehr krass, fand ich. Also ja, das ist gerade das Ende, war emotional eine Achterbahngefühl. Ja. Du wusstest gar nicht, was du richtig denken sollst. Ja. Ganz viele emotionale Eindrücke, die da auf einem einprasseln, und hat sich richtig komisch gefühlt. Mhm. Aber es ist aber wieder so ein Film, der nicht für jeden ist. Ich glaube, da muss es auch wieder, jetzt muss sein Publikum finden. Ich meine, Timothy Chalamet-Fans wären es natürlich, da haben wir vielleicht alle gesehen, bestmöglich, wie sie konnten. Aber es ist wieder so ein bisschen so ein Nischenfilm. Aber so ein kleines Juwel. Mhm. Ne? Das macht ja, ist ja der Jua, wie auch immer, Edwin Heisenberg, sehr bekannt für, dass er eigentlich wirklich sehr, sehr feine Filme macht. Und teilweise auch sehr viele. Der arbeitet wirklich ja nonstop. Der bringt ja gefühlt alle 2 Jahre mindestens einen Film raus. Was macht er jetzt? Jetzt macht er Challengers, oder hat er jetzt gedreht mit Zendaya und der Prinz Charles gespielt hat bei der einen Staffel von The Crown, und der Mike Faced von West Side Story. Der ganz schmale, dünne, aus der so ein bisschen nicht der Antagonist, aber halt so ein bisschen der Gegner war von Tony. Die beiden, und es ist so ein Tennis-themed Film und soll eine Romantic Comedy sein, also ganz interessant. Okay, ja. Ja, und dann macht er, will er noch Call Me By Your Name 2 machen, und er will... Oh. Der ist aber auch von ihm, ja. Der ist aber auch von ihm, ja. Der hat ganz viele Filme in der Pipeline auch, die so schon angekündigt wurden, und immer steht sein Name drüber, aber ich denke mir so, wo will er die Jahre hernehmen oder die Zeit hernehmen, um die alle zu machen? Das ist unglaublich. Also, der arbeitet schon echt krass. Hast du gestern gesagt, dass das Suspiria-Remake auch von ihm genau. ist? Genau, ja, unter anderem. Ja, krass, muss ich auch mal gucken. Och, das ist eine Szene, die ist auf YouTube millionenfach angeklickt, weil die so heftig ist. Okay. Ich weiß nicht, ob das im Original ähnlich war, aber wie so ein bisschen wie so, wie heißt das denn? Mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber wenn halt so, ein bisschen wie Voodoo in der Art, also wenn die eine was macht, passiert das der anderen. Ja. Also jetzt ohne Puppe halt, sondern einfach nur so, da gibt es irgendwie ein Wort für bestimmt. Aber das ist so eine brutale Szene, also die eine tanzt und der anderen, ich will jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen, aber der passiert ja da, die verletzt sich halt da ganz extrem, weil die Bewegungen von ihr so gespiegelt werden, aber auf ganz extreme Weise, dass ihre Knochen halt brechen und alles. Boah, das ist eine richtig heftige Szene. Okay. Noch mit einer sehr verstörenden Musik. Kannst du mir nachher mal schicken. Ja. Guck mir das mal an. Spielt auch Tilda Swinton ja auch, diese Tanzlehrerin. Spielt ja in Berlin. Ich weiß nicht, ob der erste auch in Berlin spielt. Oder das Original. Keine Ahnung. Kann gut sein. Zumindest, also der. Weiß ich jetzt nicht. Setting in Berlin. Ich glaube sogar vor Mauerfall. Ich weiß nicht, ob Ost- oder West-Berlin ist. Das kann sogar Ost-Berlin sein. Und ja, Tilda Swinton hat da auch eine Doppelrolle als alter Mann noch. Was auch nicht jeder kann. Doppelrolle? Ja. Okay. Also sie spielt noch so einen alten Mann. Ja. Man sieht schon mit dem Make-up, okay, der ist kein echter, aber dann drauf zu kommen, dass es Tilda Swinton selbst war, fand ich schon echt krass. Wir waren dann ein paar Tage später in einem weiteren Film, auch wieder zusammen mit anderen noch, Babylon. Mhm. Damien Chazelles neuester Streich, sag ich jetzt mal. Mhm. Diego Calva, Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire und Jovan Adepo in mehr oder weniger großen Rollen. Mhm. 2,5 Stunden oder, nee, 3, es waren ja sogar 3. Es waren fast 3, ne? 175 Minuten. Ja. Und 3 Stunden bekam es nicht so vor, muss ich sagen. Ja, unsere lieben Kollegin Luise kam so vor, gesagt, sie hat ein paar Mal auf die Uhr geguckt. Ich muss gestehen, ich habe auch einmal zwischendurch auf die Uhr geguckt, nur um zu wissen, wo sind wir denn jetzt ungefähr? Bei der Hälfte? Bei 2/3 oder kurz vor Ende schon? Ich konnte es halt gar nicht einschätzen. Also es war jetzt nicht, dass ich wollte, dass der Film vorbeigeht. Es war einfach nur... Ich hatte auch mal kurz geschaut, wie lang denn jetzt noch ungefähr? Was kann man jetzt noch erwarten, was passiert? Aber jetzt nicht, weil ich ungeduldig wurde und das Ende herbeigesehnt hatte. Nee. Aber das Ende hat uns beide ganz schön geflasht, ne? Ja, alle. Wir saßen da wie, also absolut. Ja, erstmal durchatmen. Platt einfach, ja. Es war ein audiovisuell sehr starker Eindruck, der dann erlassen wurde. Ja. Mit einem Kinosaal und eine der Figuren setzt sich und lässt die eigene Kinoerfahrung oder Arbeitserfahrung im Kino in der Landschaft Revue passieren. Das fand ich halt so cool. Also, du siehst in seiner Mimik die Emotionen, die er spürt, und dann wird irgendwie mit diesem Zusammenschnitt, der dann noch für uns gezeigt wird, aus den letzten 120 Jahren Kinogeschichte, wird ja quasi dasselbe nochmal transportiert. Irgendwie so richtig Gänsehaut. Ja. Und ich habe auch, muss ich einmal lesen, bei einer Letterboxd-Review, die ich gelesen habe für den Film. This is the best movie that contains oder irgendwie sowas. Avatar. Avatar, genau. James Cameron's Avatar oder so stand da. Da muss ich echt lachen. Deshalb, ich war da auch, ich fand es auch recht cool, dass die da diese Szene mit drin hatten. Also für Filmfans und Kinofans eigentlich ein Muss. Einfach, weil man merkt, ein Film- und Kinofan hat diesen Film gemacht, um seine Liebe zu Hollywood, zu den goldenen Zeiten Hollywoods und zur ganzen Industrie, zur Filmindustrie, zu der ganzen Branche zu so auszudrücken. Und das fand ich einfach mega. Also wirklich, ist einem das Herz ein bisschen aufgegangen. Als wenn man selbst Filmfan und Kinofan ist, ist es richtig cool. Ja. Weil es ja auch deutlich nicht nur positiv dargestellt wurde. Nee, um Gottes Willen. Also, was da passiert. Ja. Nee, es ist, glaube ich, auch schon nicht ohne, was da so, also was damals und auch heute noch teilweise abgeht. Ich meine, ich habe leider She Said noch nicht gesehen, aber das ist ja das beste Beispiel, was erst in den letzten Jahren da wieder rauskam. Ja. Wie viel ist da totgeschwiegen wurde. Ja, Sachen totgeschwiegen, der Druck, der auf den einzelnen Personen lastet. Ja. Dass sich dann an niemanden wenden kannst. Ja. So richtig, weil die wollen ja alle selber auch ihren Erfolg haben. Ja klar, und Dinge, die man tun muss, um diesen Erfolg halt haben zu können. Da ist dann Talent egal, du musst halt einfach nur, naja, wir wissen wie, ne? Tja, aber an sich trotzdem, ich fand auch diese Szenen, wo es drum ging, mit dieser Single-Tier-Szene mit Margot Robbie. Ich fand das einfach so cool. Wir hatten gestern, wenn wir in der Vorlesung haben, wir Regieanweisungen besprochen. Und da hatte ich sofort diesen Film wieder im Kopf, diese Szene, wo sie sagt, und an dem Moment rollt eine Träne über deine Wange. Kriegst du das hin? Und so, easy, mache ich. Und dann macht sie es perfekt. Herrlich. Fand ich so geil. Also wirklich, mega Film. Kann ich nur empfehlen. Und leider, warum auch immer, viel zu schlechte Kritiken bekommen von Reviews. Sehr gemischt halt. Ja, ne? Also ich verstehe nicht, warum. Der da Rotten Tomatoes, 55%, das weiß ich auf jeden Fall. Ich glaube, auf IMDb weiß ich nicht, auf 7,6, glaube ich. Oder es geht ja sogar noch. Also schon deutlich besser. Auf Letterboxd sind es 3,9. Das geht auch. Also fast 4. Ja, das ist eigentlich richtig gut. Schon, sogar. Aber dass der auf Rotten Tomatoes gerade mal so die Hälfte der Kritiker überzeugt hat, verstehe ich überhaupt nicht. Also ich verstehe es. Und Publikum genauso. Da sind es nur 52%, die denen 3 Sterne oder mehr gegeben haben. Warum auch immer. Na, ich glaube, viele gehen halt mit einer gewissen Erwartung ran und bekommen halt was anders serviert. Also ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass der Film so dermaßen brutal explizit ist in vielen Darstellungen. Diese Club-Szene vor allem. Ich kann mir vorstellen, dass das halt sehr viele verschreckt und verstört und die dann allein deswegen wenig positiv darüber denken, egal was da jetzt noch gezeigt wird. Ja. Weil die starken Eindrücke an der Stelle den Rest vielleicht einfach überschatten. Ja. Tja, naja, das ist halt dann wieder die Sache der Erwartungshaltung, ne? Ist immer dasselbe. Am besten einfach so ohne jegliche Erwartung reingehen und einfach auf sich wirken lassen. Wenn man sich zu viele Erwartungen macht, dann kann man eigentlich nur enttäuscht werden. Es sei denn, man hat sehr niedrige Erwartungen. Dann kann man eigentlich meistens nur überrascht werden. Aber allein schon der Soundtrack. Der Soundtrack war so geil. Justin Hurwitz ist einfach, der und Damien Chazelle, wenn die zusammenarbeiten, ist einfach immer mega. Absolut meisterlich, ja. Nee, ich will sagen, der hat einfach irgendwas an sich, dieser Justin Hurwitz, dass du einfach mit, so, dein Fuß bewegt sich schon automatisch. Sobald das Lied anfängt, bist du sofort mit dabei. Das war bei La La Land ja auch so. Ich habe als erstes Mal La La Land geguckt habe, ich war so geflasht, weil ich hatte mir das Gefühl, so richtig gute Musicals kann es gar nicht mehr geben. Weil irgendwie, ich weiß auch nicht, Musicals an sich waren entweder nur so Highschool-Musical-Kram, ne, so popmäßig, oder halt so ganz altbacken. Und das war mal wieder so ein bisschen so ein Mix. Weißt du, du hattest eigentlich diese klassischen Jazz-Instrumente und alles, aber dann wieder solche Pop-Beats dabei. Und ich dachte mir, boah, das ist ja der Hammer. Ich war sofort verliebt in all diese Songs, hab die sofort meine Spotify-Playlist gemacht, als ich heimkam, hab die rauf und runter gehört, mach ich auch heute noch unglaublich gern. Also ich finde wirklich da auch La La Land so einen guten Soundtrack, hat mir wieder so ein bisschen, hat mir wieder Lust an Musicals gegeben, weil ich hatte so ein bisschen Lust an Musicals verloren. Okay. Und also ich hatte vorher gar keine richtige Musical-Erfahrung, sag ich es mal. Echt? Und war sehr skeptisch, als ich das erste Mal in den Kinofilm gegangen bin. Ich habe ihn dann insgesamt, glaube ich, dreimal gesehen. Ja, ja. Was auch schon zeigt, wie klasse ich den Film finde. Ja. Ja, dann habe ich da reingesetzt und dachte mir, okay, Und dann kommt ja diese Eröffnungsszene auf dieser Autobahnbrücke da. Another Day of Sun. Die hat mich schon so mitgenommen. Wahnsinn. Fand ich richtig toll. Ja. Auch die Kamera dazu, wie die tanzen. Choreo auch alles, ja. Ja, richtig. Und die Farben einfach. So schöne Farben einfach, ja. Nee, ja. Also musikalisch, also Damien Chazelle, seine Filme sind ja meistens sehr musikalisch. Eigentlich ist First Man so der einzige, der so ein bisschen da rausfällt. Weil ich meine, Whiplash, ne, geht's um Musik. La La Land sowieso. Und jetzt Babylon ist auch sehr musiklastig. Viel wird ja auch über diese Live-Musik, diesen Musiker da, den Trompeter auch. Ist ja auch ein bisschen eine Nebenfigur, aber die auch über die auch erzählt wird. Und habe ja schon gesagt, diese Trumpet-Shots sind sein absoluter Favorit. Ich glaube, allein schon bei Whiplash waren auch wieder irgendwie 5 oder so. Das ist der Wahnsinn, wie oft der einfach so einen Shot von der Trompete vorne hat. Das ist irgendwie voll sein Ding. Ja. Ja. Aber finde ich auch schön, dass er seine Liebe zum Medium, Musik und Film so gut ausdrückt in seiner Kunst. Ja. Also, macht er schon sehr, sehr gut. Also alle drei Filme, muss ich sagen, gefallen mir jetzt schon sehr, sehr gut. Ja. Und er ist noch so jung vor allem. Ja. Der ist ja, war ja der jüngste. Was da alles noch kommt. Eben, der war ja der jüngste Oscar-Gewinner für besten Regisseur ever. Ja, Palm 30 oder so war Ja. Ich finde es auch immer klasse, wenn im Foyer auf Arbeit ein La La Land angeht. Ja, geht mir auch so. Freue ich mich immer ein bisschen. Ah ja. Das erinnert wieder zurück an, als er das erste Mal geguckt hat. Ja. So, dann kommen wir mal zu unserem Hauptfilm oder Filmen, Funny Games. Der erste ist für die, die das nachholen wollen, der erste ist auf Prime zu sehen. Sogar frei verfügbar, ne? Ja. Genau, frei verfügbar. Frei verfügbar. Ist der für alle, die ein Prime-Abo haben, gern nutzen. Ansonsten gibt es bestimmt auch kostenlos Angebote, hier 30 Tage irgendwie. Ich glaube, wer richtig draufsteht und uns unserem Podcast so krass folgt. Ich glaube, den gibt es sogar irgendwo auf, ich weiß nicht, ob es YouTube ist oder Vimeo. Den ersten zumindest gibt es da auf Englisch, glaube ich. Es gibt ja ganz oft, wenn so Filme da irgendwo frei verfügbar sind, sind sie dann irgendwie Spanisch oder so. Aber ich glaube, der dürfte sogar auf Englisch verfügbar sein. Weil als ich dann geguckt habe, ob ich den zweiten irgendwo, bevor ich dann den auf Mubi gefunden habe, hatte ich da auch den ersten noch gefunden. Ich glaube, der war auf Englisch. Ah, ja. Also das wäre noch eine Alternative, wenn man jetzt keinen Prime hat. So synchronisiert dann, oder? Nö, das ist einfach das Original sozusagen dann. Achso, nee, stimmt. Der erste ist ja auf Deutsch. Deutschsprachig. Gute Frage. Vielleicht war es auch der Deutsche. Stimmt, ich bin jetzt die ganze Zeit davon ausgegangen, das Original Englisch, aber Quatsch. Ja gut, dann kann es sein, dass er synchronisiert war. Ja. Bin mir jetzt nicht sicher. Einfach mal, muss man einfach mal gucken. Aber ja. Den ersten findet man auf jeden Fall einfacher als den zweiten, finde ich. Aktuell zumindest. Ja, in Deutschland war der jetzt gar nicht verfügbar, außer man leiht ihn halt. Ja, und zwar für 4 Euro oder so. Und ich finde Leihen für 4 Euro schon happig. Nee, okay. Das muss echt nicht sein. Dann lieber mal hier in die Videothek nebenan gehen. Und gucken, ob die den da haben. Bezahlst, glaube ich, deutlich weniger. Haben wir überhaupt noch eine hier in Erfurt? Gibt es sowas noch? Ja, klar. Ja? Neben mir. Neben dir? Beuneburg-Ufer ist Videobuster. Ach, Quark. Und die, die gibt es immer noch? Das ist ja der Wahnsinn. Hm. Die machen An- und Verkauf und verleihen und verkaufen. Ja, ja gut, okay, Verkauf vielleicht dadurch noch. Hm. Ich glaube ja, dass das schon wichtig ist mittlerweile. Ja, weil nur leihen, das wäre ja schon schwierig danach. Ja, aber ein Kumpel, Daniel, der hat jetzt, hat er mir letzte Woche erzählt, übers Wochenende, also von Freitag bis Dienstag, glaube ich, dieses The Last of Us für PS5 oder so ausgeliehen. Ach so, ja, das Spiel. Hm. Genau, ja. Und hat es durchgespielt da. Und meinte, er hätte dann 4,50 Euro bezahlt. Okay, für Spiele ist es natürlich echt nice. Ja. Das finde ich auch ganz cool. Das ist ja fast nichts, wenn du überlegst, ist es wahrscheinlich immer noch über 50 Euro. Ja, das kann ja, ich mir vorstellen. Das ist ziemlich teuer. Die PS5-Spiele sind ja schon nochmal ein bisschen teurer. Ja. Es gibt ja manche Leute, die spielen ein Spiel gern mehrfach, so wie Menschen, die auch ein Buch mehrfach lesen. Das ja. Bin ich ja. Überhaupt nicht. Ich mache also ein Buch zweimal lesen, hätte ich schon nie getan. Und ich denke auch nicht, dass ich jemals ein Spiel zweimal spielen würde. Also zumindest so diese Art Spiele, wisst ihr. Ist ja nicht wie Mario Kart, wisst ihr. Was immer wieder so geschäftstechnisch, sondern Last of Us oder Vergleichbares. Das ist, würde ich dann GTA auch nur... GTA 5 habe ich dreimal gespielt. Ja gut, okay. Da, also du hast richtig durchgespielt. Also die Hauptstory. Ja. Krass, okay. Weil ich finde die so geil, kann ich mich jedes Mal übel weghauen. Ja. Bei dem Humor auch. Bei YouTube früher mal geguckt, bei Let's Play an. Aber ich habe da immer nur dieses, einfach nur rumgefahren und Leute überfahren. Ach so, ja. Okay. Ja, das kannst du natürlich auch machen. Aber es ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil bei solchen Spielen, die spielst du halt wirklich meistens einmal durch und danach brauchst du nicht mehr unbedingt. Hm. Wenn manche Leute haben das gerne in den Regalen stehen, wenn Leute kommen und sagen, oh, hast du das gespielt? So ein bisschen. aber naja, an sich ist es mit dem Ausleihen nicht ganz schlau. Hm. Bei Spielen vielleicht sogar noch eher als bei Filmen, keine Ahnung. Weil Filme heutzutage durch Streaming kommen die wenigsten auf die Idee. Ja, mal sowieso, also bezahlst ja eh dein Abo. Ja, und da kommen die wenigsten auf die Idee, noch in die Videothek zu gehen, sich einen Film auszuleihen. Dann, ja, deswegen. Dann extra Kosten, weil du hast ja meistens heutzutage sowieso schon 2, 3, vielleicht sogar noch ein 4. Abo. Mhm. Das nimmt ja ein bisschen Überhand. Ja. Ich hab, glaube ich, mittlerweile 4. Hätte ich jetzt Paramount Plus noch aktuell, hätte ich 5. Schon echt ganz schön krass. Und da hast du das den Probemonat, oder? Probewoche. Oder so. Ja. Ja. Okay. Hat sich das gelohnt, würdest du sagen? Wenn das Geld da wäre, würdest du es weitermachen? Ich schon. Ich wollte eigentlich noch There Will Be Blood gucken, aber dann war das Probeabo leider durch. Ja. Ich wollte ihn unbedingt gucken. Ich hatte mit meinem Vater, weil ich ihn unbedingt den zeigen wollte, hatte ich Top Gun geguckt, also Maverick. Den gab es da. Es gab. The Lost City, den habe ich nicht geguckt gehabt, das war auch ganz nice. Aber warst du nicht im Kino? Nee, da war ich damit nicht im Kino. Ja, und das iCarly Revival halt. darum ging es mir eigentlich hauptsächlich, dass ich das nicht mal gucken kann. Da habe ich aber auch nur irgendwie die Hälfte jetzt geschafft in dieser einen Woche, weil einfach zu wenig Zeit am Tag. Aber naja. Ist viel zu tun. Ja, aber ich fand, es hat sich schon gelohnt irgendwo. Also kann man machen. Okay, was kostet das? 10 Euro? Ich glaube 7,99. Also es ist noch im unteren Preissegment von Streamingdiensten. Noch. Nicht wie Wow, das sind ja 15. Das ist schon sehr teuer. Das habe ich ja jetzt auch aktuell. Ist aber auch, da gibt es auch wirklich sehr, sehr viel bei Wow, muss man sagen. Auch sehr viele krasse Serien, Hitshows in den USA, Mega-Hits. Aber bei Wow sind dann automatisch auch die Filme mit dabei oder ist es nur Serien? Es gibt das Serienabo, das sind glaube ich auch 7,99 oder so. Oder 8,99 irgendwie in dem Segment. Und mit Filmen ist es dann bei 15. Und wenn du dann noch das Sportdings dazu nimmst, ist es dann, da kannst du Formel 1 auch, glaube ich, gucken. Ja. Dann bist du bei fast 20, wenn nicht sogar drüber. Ja, und ich habe halt gedacht, na gut, ich will Filme und Serien schon haben. Für einen Monat gönne ich mir das jetzt mal. Und habe auch einiges da gucken können bis jetzt. Viele Horrorfilme vor allem, so große Hits, die man sonst nirgendwo findet auf anderen Streaming-Services. Ja. Und konnte jetzt auch Euphoria anfangen, die Serie, die ich auch schon seit Jahren mal gucken wollte. Und The Last of Us natürlich jetzt auch. Ich glaube, da kriegen sie jetzt auch einen großen Run auf die Plattform durch die Serie. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Aber jetzt sind wir wieder gerade irgendwie da ein bisschen abgeschweift. Ich wollte es ging schnell. Es geht ganz schnell hier, das ist ganz schlimm. Ja. Du hast schon gesagt, oder wir haben es schon gesagt, Michael Haneke, von beiden Filmen Regisseur, 1997 und 2007. Genau 10 Jahre. Genau 10 Jahre. Hat das Weiße Band gemacht, Cachet, Liebe. Hast du Cachet geguckt? Nein, wie gesagt, das waren jetzt die ersten beiden. Ah ja, stimmt, das habe ich erzählt. Abgesehen, ne? Den habe ich mir auch mal angeguckt. Den gibt es, glaube ich, auch irgendwo, ich glaube, auf Amazon oder so. Ja. Sehr interessanter Film. Hat schon 2-mal in Cannes gewonnen mit Das Weiße Band und Liebe. Und Weiße Band hat einen Golden Globe gewonnen. Ah ja. Bester fremdsprachiger Film und Liebe den Oscar. Hat gewonnen, ja. Ich wusste nur, dass er auf jeden Fall nominiert war. Liebe oder Amour oder wie man jetzt, er macht ja ganz oft so französischsprachige Filme, der Haneke. Ja, weil das ja Geld herkommt wahrscheinlich, ne? Ja, und ich glaube, der ist einfach so Fan von so diesem französischen Kino und das ist ja auch oft sehr experimentell. Und ich glaube, Amour ist der offizielle Titel, der Originaltitel und Liebe dann. Ja. Ja, den wollte ich eigentlich auch noch gucken, den gibt's auf Netflix, der ist auch in meiner Watchlist und sitzt da schon seit gefühlt 5 Monaten. Aber der geht auch sehr, sehr, sehr lang, glaube ich. Also fast 3 Stunden oder so. Oder 2,5, okay, irgendwas. Ja. Und irgendwie habe ich mich da noch nicht rangetraut oder irgendwie die Motivation gehabt, da drauf zu klicken. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht kannst du uns mal die Handlung beider Filme, die sind ja quasi identisch. Ja, ja. Vielleicht kannst du die uns mal kurz zusammenfassen. Ja, zu ins Detail zu gehen, muss man gucken, dass ich jetzt nicht hier alles verrate. Also es geht auf jeden Fall um eine 3-köpfige Familie, Mutter, Vater, Kind, die, also ein Sohn, ach, der wird so bestimmt schon 10 Jahre ungefähr sein in der Drehe. Ja, 9, 10 irgendwie so. Die fahren mit ihrem Auto zu ihrem Ferienhaus, was an einem See gelegen ist. Im Original ist es in Österreich irgendein See und im Amerikanischen dann halt irgendwo, keine Ahnung, wird jetzt nicht richtig. In Hamptons habe ich gelesen. Ah ja, okay. Wurde das gesagt im Film? Sein. Ich glaube, ich habe das irgendwo nur gelesen. Okay, ja. Auf jeden Fall fahren sie da zu diesem Ferienhaus, kommen an und auf dem Weg zum Haus fahren sie an ihren Nachbarn vorbei und die sehen sie da im Garten und fragen und machen kurz Fenster runter und fragen, na, wie geht's, alles gut? Und irgendwie wirken die schon so ein bisschen neben der Spur. Also ja, die verhalten sich sehr komisch. Sass. Die verhalten sich sass. Ich neues Lieblingswort. ja, irgendwie da sind sie nicht so wie sonst, also irgendwie ganz angespannt und reden ganz wenig, also sie sind auch weiter weg, sie rufen sich nur was zu und neben den beiden stehen 2 Jungs in einem weißen Hosen, weißen Shirts, weißen Schuhen und weißen Handschuhen, also wie so ein Golfer-Outfit. Und da haben sie sich schon gewundert, wer die wohl waren und da hat nur der Vater vermutet, ja, wahrscheinlich irgendwie Verwandtschaft oder von einem Kumpel von dem Mann irgendwie die Söhne. Ja, zumindest, sie kommen dann in dem Haus an, packen ihre Koffer aus und sie haben zumindest schon, als sie da bei der anderen Familie noch waren, gefragt, ob die helfen könnten, das Boot ins Wasser zu bringen, was sie mit haben. Ja. Genau. Und dann kamen die dann rüber, einer dieser Golfer-Outfit-Jungs mit dem Mann, helfen, das Boot reinzutun. Und in der Zeit steht ihm der andere junge Mann vor der Tür und fragt die Frau von der Familie, ob er denn sich Eier ausbauen könnte. 4 Stück. Genau, 4 Eier, da die andere Frau, bei der sie ja zu Gast sind, die bräuchte zum Backen oder Kochen. Und da erklärt sich dann, weißt du noch, wie sie hießen? Ich habe jetzt gar nicht den Namen im Kopf. Die Frau? Ja, die Frau und der Mann. Also das Kind hieß, nee, der Mann hieß George. Georg, genau, der Sohn auch. Die Frau weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, habe ich auch nicht im Kopf. Zumindest Anne oder so? Kann sein. Zumindest erklärt sich bereit, ihm die Eier auszuborgen, gibt sich ihm mit. Und im Flur schon lässt er sie fallen. Dann ging es darum, ob er denn nochmal neue kriegen lässt würde. Lässt sie fallen ist auch schon eine gute Formulierung. Ob er denn neue kriegen könnte und dann lässt es sich so breitschlagen, er ist halt sehr, sehr höflich und fragt ganz nett. Was erfordern. Schon irgendwo, so ein bisschen, so ein Druck ist schon da. Es ist so eine Nettigkeit, die aber halt so ein bisschen irgendwo unterschwellig so ein, gib mir diese Eier. Ja, da wird es nämlich schon ein bisschen, da fängt es schon an komisch zu werden mit diesen Eiern halt. Ja. und während er noch wartet, dass sie ihm die neuen Eier da einpackt in so Zeitungspapier, schafft der junge Mann es auch noch, das Telefon, also im Original ist es Festnetztelefon, und im Remake dann ihr Handy. Da haben wir gesehen, wie sie ein bisschen mit der Zeit gegangen sind. Nee, es ist schon auch ein Handy, aber es ist so ein ganz altes. Ach so. Wo du noch die Antenne so rausziehst. Ja. Ach stimmt. Ach guck mal, das ist vor meiner Zeit. Ich dachte jetzt, so ein Gigaklopper muss Festnetz sein. Nee. Ach so, okay, da war das damals auch schon das Handy. Okay, aber zumindest schaffte es das Handy da in die Spüle zu schmeißen, wo halt Wasser drin war. Und es damit dann sozusagen funktionsunfähig zu machen. Ja, das war schon mal ein ganz guter Streich, also ein Schritt auf jeden Fall in ihre Richtung, dass sie also sozusagen abgekoppelt waren von der Außenwelt, sie konnten niemand mehr anrufen dadurch. Ja. Ja. Ja, zumindest geht er dann raus mit den Eiern, bedankt sich und dann hört man nur den Hund draußen laut bellen und dann kommt dann der zweite Käufer-Outfit-Junge, ich brauche irgendwie eine andere Bezeichnung für die, da Paul und Tom? Ich hab's hier. Paul und Peter? Paul und Peter, stimmt. Paul und Peter hießen sie. Aber da kommen wir gleich noch zu. Die haben nämlich mehrere Namen. Ja, ja. Ja, also dann kam der zweite noch dazu und hat gesagt, ja, ihm sind wieder die Eier runtergefallen. Der Hund hat ihn attackiert. Ja, also der angesprungen. Genau, genau. Die Familie hat nämlich noch einen Hund, hab ich noch gar nicht erwähnt, der mit denen dabei ist. Sie bräuchten doch bitte nochmal 4 Eier. Und das wären die letzten 4 Eier, die Familie hätte. Ne? Und sie hat ja gesagt, sie kriegen vielleicht Gäste und sie bräuchte die dann. Und dann sagt sie, ja, aber sie gehen doch einkaufen, sie können doch jetzt die Eier rausgeben, ist doch kein Problem. Und haben da schon deutlich Druck aufgebaut. Ja. Und also so viel, dass sie die beiden, oder der zweite kommt dann noch dazu, rausschmeißen will. Ja. Ja, weil sie sichtbar unangenehm ist. Ihre Anwesenheit, die beiden ihre Anwesenheit, sie möchte nicht im Haus haben. Sie merkt irgendwie, die Stimmung ist gerade ganz komisch. Sie weiß nicht, was hier gerade abgeht mit denen, warum die so sind. Sie gibt da 8 Eier raus und hat irgendwie ein bisschen Dankbarkeit. Sind dann immer nur so, gib halt uns den Rest auch noch, ne? Obwohl sie den ihre Schuld noch 4. Eben. Was soll denn da? Zumindest ist der Vater der Familie auch Golfer und die beiden Jungs sind ganz fasziniert vom Golfen und sehen dann da in der Ecke einen die Golftasche mit den Golfschlägern. Und hat der eine dann gefragt, oh, könnte ich den mal ausprobieren? Könnte ich den bitte mal ausprobieren? Ich glaube, du bist ein bisschen zu detailliert, wenn ich das sage. Ich bin zu detailliert. Ach, das ist das, sage ich dann. Wenn du ein bisschen straffen kannst. Warte, okay. Zumindest. er tut so, als ob er den Golfschläger ausprobieren würde. Dabei tut er es aber nicht, sondern er tötet halt den Hund der Familie, womit ein weiteres Verteidigungsmittel der Familie ausgeschaltet wurde. Und dann kommt der Mann dazu und merkt, okay, die Situation hier ist ein bisschen komisch. Meine Frau möchte die Jungs aus dem Haus haben, versucht ihn dann auch rauszudrängen. Und dann eskaliert es erstmal so richtig, weil er gibt ihnen eine Ohrfeige, dem einen. Dem und daraufhin schlagen sie ihm mit dem Golfschläger das Knie kaputt. Und aber richtig. Dann merken die erstmal, okay, hier ist irgendwas Dann eskaliert es. Hier ist irgendwas nicht im Argen. Also die sehen dann so ein bisschen mehr die Intention der beiden Jungs, die haben gar nicht vorzugehen. Und die wussten aber auch gar nicht, was passiert hier jetzt eigentlich genau, was kommt jetzt, was ist denen ihre Intention? Insgesamt, erfährt auch der Zuschauer nicht, was da eigentlich los ist. Warum die das machen? Ja, man ist genauso im Blauen wie die Protagonisten. Die spielen da ihr Spiel. Wie die Familie. Und schleppen sie dann in die Stube und halten sie da dann sozusagen wie gefangen. Sie dürfen nie so richtig weg von dieser Couch. Der Sohn ist total aufgelöst, weint die ganze Zeit. Und dann drehen die halt ein absolutes Psychospiel mit dieser Familie ab. Schikanieren die. Die Mutter musste sich ausziehen vor denen. Also wirklich so Erniedrigung, Demütigung. Ja. Der Junge, da hier so ein Kissenbezug über den Kopf und angedroht, ihm weh zu tun, dass die Eltern machen, was sie wollen. Ja. So ganz viele kleine, als Spiele versteckte Folter. Demütigungen. So ein bisschen auch. Ja, mentale Folter, körperliche Folter, die da drin vorkommen. Ganz schrecklich auf jeden Fall. Das Hauptding ist ja dann, dass sie eine Wette mit denen machen, ob sie es schaffen, die nächsten 12 Stunden zu überleben. Genau. Sie haben gesagt, wir wetten, dass, weil es war 8 Uhr abends, ne? Wir wetten, dass in 12 Stunden, dass ihr tot seid. Oder ihr seid alle kaputt, sagt er im Englischen. Das fand ich sehr lustig. Im Remake sagt er kaputt. Genau. Und er sagt dann, also ohne dass sie das jetzt da sagen, wir wetten dagegen, sondern er sagt dann, und sie wetten, dass sie noch leben. Und, aber da sagt ja der andere von den zwei Jungs schon, ja, aber die haben doch gar keine Chance. Und er so, ja, das ist ja der Witz dran, so ein bisschen. Also es ist schon wirklich... Das ist alles komplett in einem gewissen Rahmen vorgegeben. Ja, und die Familie kann sich zwar wehren, klar, aber... Letztendlich wissen die, dass die Chancen los sind, die zwei. Also. Ja, was wir dann ja auch später am Gegenschluss an einer Szene, da kommen wir bestimmt noch dazu, möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, da sehen wir es ja auch, dass die wirklich gar keine Chance haben können überhaupt. Ja. Was noch interessant ist, der eine der beiden Jungs, der so ein bisschen so der Anführer ist von den beiden, der eine ist ja ein bisschen devoter und der andere dominanter. Das ist der Paul oder Peter? Paul. Ich glaube Paul. Genau, Paul ist der. Ne? Wie so der Hauptdrahtzieher und der andere so ein bisschen wie ein Mitläufer wirkt er. Ja. Also wie so ein Handlanger. Ne? Ja, der Paul durchbricht halt mehrfach im Film die vierte Wand. Das ist ganz extrem. Das war also manchmal durch gut gemacht. Ganz dezente Blicke. So mitten in die Kamera rein und wo er dann so lächelt, so ganz verschmitzt. Oder dass er auch teilweise direkt zum Publikum spricht. Und das ist halt interessant. Er sagt, genau, bei der Wette sagt er ja auch, was glauben Sie, auf wen wetten Sie denn? Genau. Das ist auch so ein bisschen das Interessante daran, da sieht man, was eigentlich die Hauptintention von Michael Haneke war. Da komme ich dann auch gleich nochmal drauf zu. Zumindest erstmal noch zur Story. Es geht dann so weit, dass der Junge es schafft abzuhauen und der wird dann aber trotzdem verfolgt von dem Paul ins Nachbarhaus und da findet der Junge dann die Leichen von den Nachbarn, die vorhin ganz am Anfang noch kurz zu sehen waren. Genau, ja. Das war so ein bisschen ein Vorausblick, so wird es denen dann auch ergehen gleich. Das ist so ein bisschen Blick in die Zukunft. Dabei findet der Junge auch eine Waffe in dem Haus, versucht damit Paul zu erschießen, aber die war nicht geladen. Dann kommen die dann zurück ins Haus, der Hauptfamilie sozusagen, da hat Paul die Waffe jetzt noch sozusagen zusätzlich dabei zu den Messern, die sie schon hatten. Ja. Und ja, dann, das war so die heftigste Szene auf jeden Fall. Ja, war, was dann kommt, ist echt krass, ja. Da war ich auch mit der Kamera und Tonschnitt, wie das gemacht hat. Im Original fand ich es noch ein bisschen besser. Ich auch. Ich war so geschockt. Also wirklich, ich war absolut baff. Ist auch wirklich, finde ich, die stärkste Szene vom ganzen Film trotzdem. Rein von der Inszenierung. Fand ich die unfassbar. Nämlich geht Paul rüber in die Küche, um sich was zu essen zu holen. Und man hört dann nur drüben, wie es auf einmal einen Schuss gibt. Und die nicht nur einfach so. Also die machen ja so einen Abzählreim, wer als nächstes sterben soll. Also das steht ja schon fest. Ja. Und der Peter zählt dann halt. Oder genau, die fragen sich, wie alt ist denn die Frau? Ja, schätzen sie. Und schätzen dann 35, fangen an. 1, 2, 3, 4, 5. Und geht also die drei durch, ne, genau. Geht der Paul rüber in die Küche, will sich was zu essen holen. Dann hört man diesen Schuss. Man weiß als Zuschauer überhaupt nicht, wen hat es jetzt getroffen? Hat es überhaupt jemanden getroffen? Was ist da gerade passiert? Man hört dann auch nur so Schreie, vor allem von der Frau und dem Vater, merkt man. Und dann, der Fernseher läuft in der Szene auch richtig laut. Und da läuft ein Autorennen im Hintergrund. Genau, ja, ganz, ganz unangenehmer Sound dann auch. So, ja, das alles so überlagert, macht es noch viel angespannter, die Situation. Ja. Man fühlt sich wirklich unwohl als Zuschauer in dem Moment. Und dann geht der Paul wieder rüber und regt sich auf, warum, Mensch, Junge, man erschießt doch nicht den, der ausgezählt wurde. Und dann sagt er nur, ja, er wollte weglaufen. Und da merkt man schon, okay, dadurch, dass der Vater nicht laufen kann, durch sein Knie, und es muss der Sohn sein. Dann sieht man nur ein Bild, eine Einstellung von dem Fernseher, komplett bespritzt mit Blut, die Wand dahinter auch. Ja. Dieses Autorennen läuft immer noch. Die beiden, also Paul und Peter, hauen dann ab, sagen, ja, schönen Abend noch, tschüss. Ne? Als wäre nix. Und dann kommt diese richtig starke Szene. Man sieht also wirklich von Weitem ein Blick ins Wohnzimmer sozusagen. Die Mutter kniet auf dem Boden, gefesselt an Händen und Füßen. Ja. In der rechten Ecke liegt der Sohn, erschossen, vermutlich in den Kopf. Ja. Den Kopf sieht man nicht, weil das Regal vor ist. Ja, ganze Wand voll Blut. Und dann ist wirklich gefühlt bestimmt 3 Minuten wie Stille. Und das ist dieser Schockmoment, den man auch erstmal als Zuschauer verarbeiten muss, weil dann Gewissheit ist, okay, es war der Sohn. Und die Mutter sitzt einfach nur da und kann es einfach an dem Moment auch nicht fassen und glauben, und das ist einfach zu viel gerade. Logischerweise. Ich fand das eine sehr, sehr realistische Darstellung auch, weil ich glaube, so wäre es auch. Niemand wird da sofort losschreien. Das ist einfach nur dieser Schock erstmal, irgendwo muss ich erstmal setzen, bevor du überhaupt wieder handlungsfähig bist. Ja, da verlässt einen so ein bisschen auch erstmal so das Leben aus dem Körper. Absolut, wirklich. Du kannst gar nichts machen. Und sie konnte sich ja kaum bewegen und irgendwann schafft sie es, ein bisschen aufzurappen, diesen Fernseher erstmal auszumachen, dass dieses eklige Geräusch von diesem Autorennen weg ist. Ja, ja. Und man als Zuschauer weiß man auch nicht, ob der Vater noch lebt, weil den sieht man nicht und den hört man nicht. Ja, da liegt er irgendwie auf dem Boden. Ich glaube, du siehst bloß die Beine hinter der Couch hervor. Ja, und er gibt also keinen Wuchs von sich. Ja, und dann springt sie da mit ihren gefesselten Beinen halt so hin. Ja. Und geht ja echt lange und die ist so still, auch die Szene. Ja, ja. Du hörst ja nur so sie dann ein bisschen atmen, angestrengt atmen, weil es für sie anstrengend ist, auch da hochzukommen. Sich überhaupt zu bewegen. Ja. Und erst wo die sie dann bei ihrem Mann, bei Georg, angekommen ist, fängt ja so die, kommt dann plötzlich die Trauer rein, die sich dann so. Diese Gewissheit halt irgendwann. Auch bei ihm, dann siehst du ja, dass er da auch noch lebt. Bricht es dann aus denen. Weil dann diese Realisation auch irgendwo da ist. Das direkt hintereinander, diese zwei Szenen. Ja. Das war auch, finde ich, eine wahnsinnige Aneinanderreihung. Auch schauspielerisch so gut. Also wirklich so unglaublich gut. Und ich fand sogar, also eigentlich fand ich hier die Mutter im ersten, im Original besser als im zweiten. Ja. Aber ich fand Naomi Watts hat im zweiten irgendwie dieses, wo sie versucht aufzustehen, da hatte ich richtig mit ihr mitgefühlt, weil das so schmerzhaft aussah. Ja. Das muss sie ja wirklich sich wehgetan haben. Sie ist ja auch mit dem Rücken voll gegen diese Schrankkante oder diese Tischkante geknallt. Ja. Aber so, Gott, da kann ich ja nicht hingucken. So richtig Phantomschmerz, den man dann hat, wenn man da hinguckt. Das wirkte noch 10-mal anstrengender als im ersten Teil. Ja, ja, ja. Wobei die mit der Mimik deutlich besser war. Die war, also im Original, ihre Augen, ihr Gesicht, das war so das war schon echt voller krass. Leid. Das war unfassbar. Zumindest versuchen dann die beiden Eltern irgendwie Kontakt zur Polizei aufzunehmen oder zu irgendjemandem, der ihnen helfen könnte. Aber das Telefon geht halt nicht. Sie föhnen es und nehmen es auseinander und versuchen es irgendwie zu trocknen. Und es will einfach nicht funktionieren. Und der Mann sagt dann, die waren halt beide auch immer noch in diesem Schockmoment, ne, und mussten aber dann irgendwie funktionieren von wegen, wir müssen uns jetzt selbst irgendwie retten, während gerade ihr Sohn erschossen in der Stube liegt. Das ist einfach auch diese Mentalität irgendwie aufrechtzuerhalten. Okay, ich will jetzt selbst aber trotzdem noch irgendwie am Leben bleiben. Weil viele würden dann bestimmt einfach sagen, ach, ich habe auch keine Lust mehr zu leben, wisst ihr. Ich streng mich jetzt gar nicht an, mich hier zu retten, wenn der Sohn tot ist. Also sie haben es halt trotzdem versucht, irgendwie sich Rettung zu holen. Aber dieses Telefon hat halt nicht funktioniert. Und die Tür war abgeschlossen, die konnten Stimmt, das auch noch. Wirklich weg. Und hat er dann sie überzeugt, irgendwo einfach zu laufen und irgendwo Hilfe zu suchen draußen, weil er konnte ja nicht mehr laufen. Und da hat sie sich schnell was übergezogen. Musste dann auch noch sich übergeben von dieser ganzen Stresssituation auch. War dann auf der offenen Straße rumgerannt draußen, während er immer noch mehrfach versucht hat, im Haus irgendwie das Telefon in Gang zu kriegen. Und das ist auch so eine frustrierende Szene, wo sie da auf der Straße ist und dieses Auto kommt. Und sie hatte Angst, das sind die beiden. Ja. Und geht an den Rand, hinter einen Baum, versteckt sich. Und dann war es irgendein Transporter, der vielleicht die Rettung hier gewesen. Ne? Und als sie das merkt, rennt sie hinterher, schreien, bleiben sie stehen. Und dann ist er aber schon weg. Und dann beim nächsten Auto. Ja, das nächste Auto sind dann das die sind beiden. Natürlich die beiden gewesen, ne? Kommt das Licht von Weitem und dann waren es die. Zumindest wissen wir das noch nicht als Zuschauer, weil das Auto kommt nur langsam an und dann gibt es einen Cut wieder zum Vater im Haus. Und man hört nur, wie die Tür aufgeht und er ruft den Namen deiner Frau und dann rollt nur ganz langsam einen Golfball an. Dieser Golfball, das fand ich auch mega gut, wie dieser Golfball da reingerollt kommt. Mega, also, und dann weißt du so, scheiße, das kann nicht wahr sein, die sind wieder zurück. Und dann geht die ganze Tortur weiter und dann war es wieder mit dem bis zum bitteren Ende mit dem Abzählen, genau, und dann ist ja eine ganz, ganz interessante Szene, wo es die Mutter schafft, also ihr wird die Wahl gestellt, der Mann muss letztlich sterben, stirbt er durchs Messer oder durchs Gewehr, und sie sagt, also sie will ja keine Auskunft geben, sie will jetzt nicht Entscheidung treffen bezüglich, wie er sterben soll. Sie weigert sich so ein bisschen, ne? Und das gefällt ihnen halt gar nicht. Und dann schafft sie es, dieses Gewehr in so einer Bruchteil einer Sekunde vom Tisch zu klauen, also so zu nehmen, und er schießt den Handlanger, den Tom. Na, sag mal Tom, nicht Tom, Paul. Peter. Ja, Tom ist auch nicht falsch. Ja, stimmt, weil die sich immer unterschiedlich nennen. Er schießt ihn. Und der Paul ist so ganz erschrocken und so, was? Und dann sucht er ganz panisch die Fernbedienung, auf der Couch. Ich fand das im ersten Teil fand ich die Darstellung von dem Schauspieler da deutlich besser als im Remake, weil du merkst richtig, okay, das war jetzt so nicht geplant. Der ist selber auch richtig geschockt, was da gerade passiert ist, weil er damit nicht gerechnet hat. Ja. Und bricht dann in Panik aus, weil er die Fernbedienung sucht. Und das war da so baff, als ich das erste Mal geguckt habe. Er spult den Film zurück. Spult zurück. Also so richtig klassisch wie früher mit Kassette. Alles bewegt sich so wie shuffled rückwärts ganz schnell. Ja. Und geht zurück an so einen Punkt, wo er nochmal mit der Frau redet, bevor sie den Kleineren von den beiden erschossen hat. Genau, und das Gewehr genommen hat. Und da ist er dann schon. Genau, diesmal entreißt sie das Gewehr, bevor sie es nehmen kann. Ja. Und jedes Mal spricht er wieder ab und zu zum Publikum und fragt so, ja, sie möchten doch, möchten sie jetzt schon, dass es vorbei ist? Sie wollen doch noch irgendwie vernünftige Handlung haben und bla bla. Genau. Ja. Ja, zumindest, ich will jetzt auch, ich gehe viel zu doll ins Detail, tut mir leid, das ist ganz schlimm. Ja, alles gut. Ja, zumindest erschießen sie dann den Mann, weil sie ja die Regeln gebrochen hat des Spiels. Und gehen dann mit ihr raus aufs Boot und fahren raus auf den See. Und weil es irgendwie kurz vor 8 war oder so, hat er dann gesagt, okay, ciao Bella, und stößt sie. Ja, zack. Genau, gefesselt, sie war gefesselt, stößt sie über genau, das über. Einfach. Ja, er trinkt dann im See. Und dann geht's zum nächsten Haus. Dann geht's zu den Nachbarn, die man auch einmal ganz kurz am Anfang schon sieht. Also nicht den Nachbarn, aber die wohnen auch an dem See, haben da auch so ein Haus. Die kommen einmal kurz zu Besuch. Und da war die der Familie dann sozusagen in derselben Rolle wie die ganze am Anfang. Nämlich, sie mussten gute Miene zum bösen Spiel und so tun, als ob alles okay ist. Genau. Und ja, da gehen sie zu denen. War ja auch schon perfide, wie er gefragt hat, als die ankamen. Ja, sie sind doch die mit dem roten Dock da, ne? Wo ist denn ihr Steg? Genau, also, genau. Ja, irgendwo da hinten, da bei der Halbinsel oder und, so. Das kenne ich, das und das. Ne? Und da wusste er genau, wo sie als nächstes hingehen, zu welcher Familie. Ja. Und er klingelt und fragt frühmorgens und Morgenstunden, ob sie denn 4 Eier hätten. Denn die Frau von der vorherigen Familie würde ihn schicken. Ja, sie bräuchte 4 Eier, genau. Hat ja keine mehr. Genau, weil sie Gäste bekommt. Und ja, dann sagt sie, ja klar, komm rein, ich hole dir schnell die 4 Eier. Und dann sieht man nur, wie er ganz verschmitzt und wie ein absoluter Psycho in die Kamera lächelt. Und dann kommt diese ganz schreckliche Musik wieder. Diese Rockmusik. Das ist ja nicht mehr Rock, das ist ja was anderes. Das ist ja, wie man das nennen will. Einfach nur Geschreie auf, oh, furchtbar. Die hört man ja am Anfang schon. Dann in der Mitte, als der Sohn da im Haus war. Als der Sohn mit dem Gewehr da steht, genau. Er macht ja die Musik auch an und dann das dritte Mal, ja, die dritte Familie. Genau, ne? Und dann weiß man, okay, so geht's munter weiter. Das wird die nächste. Und dann endet der Film. Sehr krass. Also sehr, krass. Sehr perfide alles, denn ihre Methode. Und anscheinend machen die das schon länger. Und wer weiß, wie lange noch. Das ist alles offen. Und es hat mich sehr beschäftigt, dieser Film auf jeden Fall, und habe dann auch gelesen, was jetzt eigentlich genau die Aussage war, so online, so Theorien und so. Und hat Michael Haneke selbst sogar gesagt in Interviews, er wollte so ein bisschen einen Spiegel vor die Gesellschaft erhalten bezüglich der Gewaltverherrlichung und dieser Lust nach Gewalt der Zuschauer. Man will Leute leiden sehen. Deshalb ist auch immer wieder diese Frage von diesem Paul, wo das Publikum explizit fragt, ihr wollt doch eine gute Handlung, ihr wollt doch hier dies, ihr wollt doch das. Soll doch nicht gleich zu Ende sein, ihr wollt sie doch leiden sehen. Dass diese Perversität irgendwo da ein bisschen kritisiert, in gewissem Maß. Ja. Das ist meine, was Videospiele auch teilweise für Gewalt dargestellt wird, und auch im Film heutzutage, und Leute erfreuen sich dran. Genau. Das war 1997 schon. Ich meine, oh Gott, das wird heutzutage sind nochmal 10-mal schlimmer. Ja. Also darum ging es eigentlich. Es ging um diese Gesellschaftskritik irgendwo. Ja, packt es ja ganz gut rein für die beiden Antagonisten da. Ist das alles ja ein Spiel? Also sie verpacken ja jede Challenge, die da reinpacken, ist irgendeine Form ein Spiel. Das heißt, diesen Abzählreim, die Wette, dann dieses Heiß-Kalt-Spiel, als die den Hund sucht. Genau. Genau, stimmt, ja. Das Gebet musste sie auch sagen dann noch. Das Gebet, genau, die soll es ja einmal sagen, und dann zur Schwierigkeit sagt er, so, das war jetzt Bronze, jetzt gehen wir auf olympisches Gold, das ganze rückwärts. Genau. Ja, was sie dann nicht macht, nicht schafft. Ja, das mit dem Golf, dann die ganze Zeit die Frage, warum die das überhaupt machen, die sich die Familie stellen. Also die fragen ja immer wieder, ja, warum macht ihr das? Ja. Warum denn nicht, hat er einmal gefragt. Ja, warum denn nicht? Die Zuschauer wollen es doch so ein bisschen in die Richtung. Ja. Es ist schon, es ist echt, schon echt krass. Ja. Also auf jeden Fall ein Katze Film. Katze im Sack. Ja, genau, genau, Katze im Sack. Ein Film, Katze im Sack, den er auf jeden Fall, wenn man das erste Mal guckt, schon geschockt zurücklässt. Also wenn man nicht geschockt ist, dann hat man vielleicht schon zu viel gesehen, aber ich war auf jeden Fall geschockt. Ich war auch geschockt, ja. Aber ich fand ihn trotzdem einfach irgendwie brillant irgendwo. Und vor allem auch dann mit dieser Kernaussage, die er eigentlich trifft, mega, wirklich. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob der irgendwas groß international gewonnen hat. Also ich meine, er hat auf jeden Fall Aufmerksamkeit erzielt. Der war wahrscheinlich so ein bisschen wie so ein Schocker auch gemacht worden, um halt genau die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und hat ja letztendlich dann dieses US-Remake bekommen, damit er auch für den amerikanischen Markt, weil die Amis stehen ja eher drauf, wenn es Amerikaner sind, die sie da sehen, statt Leute aus dem Ausland. Und die wollen ja auch keine Untertitel. Das lesen. Auch. ja, also hat es da ja schon geschafft. Es ist ja schon mal ein Erfolgsbeweis, dass er das Privileg bekommen hat, nochmal ein amerikanisches Remake zu machen. Und ist ja wirklich eins zu eins genau so dasselbe Skript, dieselben Einstellungen, ja, genau, ist alles genau gleich. Ein bisschen Color Grading ist ein bisschen anders, ein bisschen düsterer beim zweiten. Beim zweiten ist ein bisschen düsterer, ja, das stimmt. Was ich aber gar nicht mal so toll fand, ehrlich gesagt. Ich fand das beim ersten irgendwie noch krasser, dieses es sah aus wie so ein Heimatfilm, oder wie so ein wie irgend so ein Film, der beim ersten da Samstagabend läuft, den Oma und Opa sich angucken vom Look. Vom Look eher so freundlich und dann aber das, was passiert, ist was ganz anderes. Der Kontrast war dadurch einfach krasser. Ja. Und beim zweiten war es schon so ein bisschen mehr in Richtung, es ist so ein bisschen, nicht Horror, so aber ein bisschen düsterer, thriller-mäßiger, und da fand ich den Kontrast beim ersten irgendwie cooler. Achso, ich wollte auf die Namen nochmal eingehen. Ja, genau. Das war, also, mich hat das komplett verwirrt, warum man den mal Peter, mal Tom nennt. Ja. Und Eva ist dann aufgefallen, also wir haben jetzt zweit geguckt, dass sie sich entweder Peter, Paul nennen, was ja so irgendwie Bibelreferenz ist, Petrus, Paulus. Ach so, ist auch einfach so richtig die Basic-Namen, Peter, Paul und Mary, ist ja auch mal so ein englischer Joke. Ja, stimmt. was, glaube ich, auch ganz gut passt, weil die beiden so ein bisschen wie Engel aussehen in, in ihrer weißen Kleidung. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob Peter, Paul Engel sind. Ich bin auch absolut nicht so bibelfest. Ich auch überhaupt nicht, kann ich nicht sagen. Aber die wirken ja sehr clean auf jeden Fall und sehr unschuldig in ihrer Kleidung jedenfalls. Ich weiß, es ist die Farbe des Unschulds, also das ist halt nur... Na? Wie Todesengel sind sie ja letztendlich. Ja, das ist schon krass. Und dann hast du noch Tom und Jerry, wie sie sich nennen. Also der Schlauere, der Anführer da... Ist Jerry. Als Jerry und Tom, der etwas dümmlichere. Und dann hast du noch Beavis und Butthead. Ja. Nennen sie sich ja. Und oder? Dicky bzw. Tammy nennt noch Paul immer Peter und Peter passt das gar nicht. Ja. Der sagt aber, don't call me Tammy, nenn mich nicht Dicky. Ja. Das regt ihn immer auf. Also ein bisschen zu Pi sagen. Ja. Und man merkt auch, habe ich ja auch vorhin gesagt, mit diesem, der eine ist mehr devot, der andere dominanter, als die Eltern einmal alleine mit ihm im Raum waren, wo ich glaube, das war, wo er mit den Jungen drüben im Haus gesucht hatte, der Paul, haben sie ihn ja so ein bisschen angefleht, bitte, bitte, lass uns frei, du musst das nicht tun, du bist doch noch so jung, wir können einfach sagen, dass sich der Mann das Knie auf dem Boot verletzt hätte, noch ist ja noch nichts passiert, was man nicht zurückdrehen kann, so ein bisschen, und also die merken schon, okay, er ist eigentlich eher der Mitläufer. Zumindest kommt einem das so rüber. Man weiß jetzt nicht Mit dem kann man vielleicht noch reden. Mit dem kann man verhandeln. Er ist nicht der Psycho von den beiden. Ja. Er ist wirklich so jemand, der einfach das tut, was ihm gesagt wird und sich auch oft schikanieren lässt. Ich meine, der hat ja auch ganz oft, wurde er angesprochen von dem anderen, wie dick er doch ist und was er für Speckrollen hat. Und die will ja keine Frau nehmen. Da ging es ja dann auch darum, dass die Frau sich ausziehen soll. Ja, ihn ja auch mit gedemütigt. Ja, ja, ne? Also man hat da schon gemerkt, okay, er ist vielleicht eigentlich gar nicht so von sich aus Natur aus böse. Er macht einfach nur mit. Ja. Weil er vielleicht auch irgendwo Angst hat vor ihm. Das wird jetzt nicht... Abhängigkeit. Ja, genau, das auch. man weiß auch nicht, in welcher Konstellation die einander zum beiden sind. Es könnten Brüder sein, es oder einfach nur ein Kumpel. Es wird nie thematisiert. Man weiß überhaupt nichts zu ihrer Vorgeschichte. Ja. Ich meine, gut, einmal wird erzählt. Das macht's noch viel gruseliger. Also du hast ja vor ein paar Tagen gemeint gehabt, dich würde interessieren, was die von der Origin-Story hätten. Schon. Da könnte man noch was machen. Irgendwie. Ich finde, so, dass man das gar nicht weiß, macht es das viel besser. Ja, auf jeden Fall, weil man halt dann... Also klar stellt man sich die Frage, aber ich fände es ein Fehler, dazu wirklich was zu machen. Ich würde nur gerne wissen, was Michael Haneke denkt, was er sich so gedacht hätte, ohne es jetzt offiziell zu machen. Aber das hätte ich schon gerne gewusst, was er so gedacht hätte. Vielleicht hat er sich auch gar nichts gedacht. Vielleicht war es auch wirklich so von Anfang an sein Plan. Ich bringe diese zwei Figuren rein, niemand weiß, wo sie herkommt, niemand weiß, wo sie hingehen, aber sie sind absolute Mördermaschinen und spielen ein ganz perfides, perverses Spiel mit Familien von Haus zu Haus. Es wird ja aber kurz trotzdem drüber erzählt, dass der Paul, der Peter, das ist schlimm, dass sie so ähnliche Namen haben, also der kleine, dümmlichere von beiden, ja eigentlich medizinisch irgendwie eine Ausbildung hat oder irgendwas in die Richtung macht. Genau, am Anfang wird es gesagt, Medizinstudent, lassen Sie sich doch helfen, als er das Bein kaputtgeschlagen hat. Ziehen Sie doch die Hose aus. Aber ob das stimmt, ist dann die nächste Frage, weil später sitzen die, als die auf der Couch sitzen, erzählt er ja auch irgendwas von dessen Familie, seinen Hintergrund da. Die kommen aus ganz armen Familie. Mhm. Und seine Mutter hat ihn verlassen. Und da hat er auch so geweint. Dann, dann erzählt er ja auch, glaube ich, zwei oder drei verschiedene Geschichten. Sagt dann, glauben Sie denn, dass das wahr ist, was ich hier sage? Das wissen Sie doch beide. X-Faktor. Dass es gelogen war. Ja, stimmt. Aber er hat auch kurz noch über seine Prüfung geredet, dass er die Prüfung machen muss und dann das und das. Also sein Studium hat er auch geredet, als er alleine war mit den beiden. Hm. Also letztendlich weiß man überhaupt nicht, was nun stimmt und nicht. Das wäre aber der einzige bisschen Punkt, wo man ein bisschen was erfahren hat, über ihn zumindest. Über die anderen wissen wir wirklich gar nichts. Ne? Das ist einfach ein Mysterium. Ja. Aber wahrscheinlich auch wirklich so gewollt. Ich gehe mal davon aus, weil so macht das bei mir auf jeden Fall den Eindruck, weil du bleibst ja als Zuschauer, setzt sich das ja in die gleiche Rolle wie die Familie. Ja, absolut. Du fragst dich ja auch die ganze Zeit, warum machen die das? Mhm. Und je weniger du über die weißt, desto mehr stellt sich ja das Warum. Mhm. Ja, man weiß halt nicht. Also du kannst jetzt nicht mal sagen, dass es irgendwie so Gesellschaftskritik dahingehend ist, dass es irgendwie so Stände verhandeln wird, also irgendwie reich gegen arm oder so, kannst du auch nicht sagen. Ja. Weil auf der einen Seite sagt er immer, der Peter kommt aus einer armen Familie, White Trash, sagt er im Englischen da. Und die nächste Geschichte erzählt, der ist so ganz privilegierter und das lastet halt auf ihm, dieser Druck, der daher rührt und so. Mhm. Weiß halt nicht. Finde ich auch ganz gut. Aber auf jeden Fall worth the watch. Also kann man wirklich nur empfehlen. Absolut. Nur richtig, richtig gut. Der ist auch vielleicht ein bisschen underrated irgendwo. Also ich habe selten jemanden drüber reden hören. Ich wusste, dass der existiert. Ja. Aber ich habe sonst noch nie ein Gespräch drüber geführt. Und einfach dann zufällig habe ich ihn auf Amazon gefunden und gesagt, ach, nice, den gucke ich jetzt mal. Und dann war ich so geflasht. Und seitdem habe ich ihn so vielen Menschen empfohlen oder auch mit denen geguckt. Also hast du mir auch mehrfach empfohlen, das stimmt. Ja, genau. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Halbes Jahr hast du gebraucht. Das Ding ist, ich habe das erste Mal davon gehört und da habe ich irgendeine Kritik gelesen. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, woher, ich weiß auch gerade nicht mehr so genau. Aber die war, also die hat ihn komplett verrissen. Was? Deutsche Kritik oder international? Es war eine deutschsprachige Kritik, glaube ich. War auf jeden Fall in der Text war deutsch. Über das Original oder über das Remake? Über das Original. Aha, okay. Und ging es halt darum, wie menschenverachtend der Film sei und so weiter. Ne? Was denen da angetan wird, wäre ganz schrecklich. Und ich kannte den ja nicht, kannte nicht eine Szene oder so. Dachte ich mir, naja, gut, das willst du eigentlich auch nicht sehen. Aber damit da haben die auf jeden Fall nicht die Intention für Haneke verstanden, weil er kritisiert ja genau scheinbar, das. Scheinbar, ne? Absolut nicht, eben. Muss sagen, absolut eindrücklich, sollte man mal gesehen haben. Mhm. Eine Notiz habe ich jetzt noch, die habe ich ganz überlesen hier. Und zwar ist das auch Eva aufgefallen, dass mehrfach der Kamerafokus auf Beinen und Füßen ist. Oh, okay. Hat am Anfang, wo der niedergeschlagen wird. Ja, stimmt. Dann auf den Stuhl gesetzt wird, etc. Und mittendrin öfter mal. Und am Ende, als sie auf dem Boot bei dem neuen Steg anhalten, siehst du auch nur die Knöchel von hinten. Stimmt. So, von dem Boot, wo die auf den Steg zuhalten. Stimmt, da ist eine dünne Waden, die ist mir da mal aufgefallen. und sie meinte dann, dass er schon lustig ist, weil Beine, Füße sind ja die Körperteile, mit denen man die Chance hätte, zu fliehen, ja, die Flucht zu ergreifen. Und die Situation haben sie ja nie. Der können die Situation nicht entfliehen. Sie können zwar versuchen zu fliehen, aber die schaffen es ja nie. Wow, das ist ein guter Gedanke. Dachte ich mir stimmt auch. Stimmt, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch auf, dass oft statt dieser klassischen auf Kopfhöhe, also so totale oder halbtotale, eher so niedriger genau, gehalten. Genau, auf die Füße gerichtet, stimmt. Jetzt auch nicht krass oft, aber ab und zu, wo man sich denkt, das wäre jetzt... Also nicht so Tarantino-mäßig, genau, nicht ständig Füße. Ja, schon ein bisschen subtiler. Ja, zumindest keine nackten Füße auf jeden Fall. Ja, das ist ein guter Gedanke. Das kann gut sein. Das kann ich auch. Der Haneke ist schon echt ein mega Filmmacher. Ich finde auch, also hat er ja auch auf internationaler Bühne dann bewiesen, meinen Oscar gewonnen. Das ist schon echt krass. Der hat auch, glaube ich, so eine Masterclass. Das ist ja dieses, wo so bekannte Personen aus einer einen Branche oder so so ein bisschen ihr Wissen weitergeben. Ich glaube, da hat Haneke auch was gemacht. Wollte ich mir eigentlich mal angucken. Okay. Aber ich finde ihn schon irgendwie faszinierend. Ich war wirklich nach dem Film so voll auf dem Haneke-Trip. Da ganz viele von seinen, also alle Filme, die es irgendwo gab von ihm, habe ich dann geguckt. Ja, alles, was verfügbar war. Genau. Außer halt Amour oder Liebe. Der ist halt noch offen. Ja. Aber er ist dann ja auf Netflix. Der ist auf Netflix, ja. Da geht halt einfach so lang. Braucht es dann nur die Überwindung. Genau. Es gibt halt, auf Play zu drücken, als ob es halt sitzen nicht zu bleiben. Genug gäbe, was man noch gucken wollen würde. Das ist einfach zu viel, ne? Diese Watchlisten auf jeder Plattform so lang, dann denkst du so, mein Gott. Das Problem ist, wenn man dann einfach auch einige Filme hinzugefügt hat, sich dann da nochmal zu entscheiden. Also man kann zwar seine Liste aufmachen und sieht dann nochmal, ach ja, stimmt, hatte ich mal draufgesetzt. Und dann kann mich dann ja trotzdem immer noch nicht sofort entscheiden, was von dem, was ich auf meiner Liste habe, dann gucken will. Mal abgesehen von dem ganzen Katalog, der zur Verfügung steht. Ja, dass ich dann einfach wirklich diese Liste so ein bisschen übergehe und denke mir so, gucke ich irgendwann mal und dann suchst du trotzdem nach was anderem, obwohl du ja eigentlich schon eine Liste hast mit Filmen, die du gerne gucken wollen würdest. Es ist ganz oft, dass ich dann einfach die so komplett übergehe und mir stundenlang danach irgendwas suche und nichts richtig finde. Es ist einfach wirklich, da hast du dann irgendwo zu viel Auswahl. Ne? Und wenn du jetzt nicht spezifisch irgendwas direkt suchst, dann verbringst du manchmal einfach Ewigkeit nur mit hin und her seppen und wirst dir nicht so richtig einig. Ah, naja. Ich dachte, du bist eingefroren. Naja. Das Bild war gerade so. Nee, ich habe bloß gerade geguckt. Was ich noch empfehlen kann und den du unbedingt noch gucken musst, The Innocence. Sag ich jetzt zum fünften Mal. The Innocence? Ja. Hab ich schon Wo gibt's erzählt. Den? Auf Prime. Ein norwegischer Film. Wow. Mega. Ach, der, ja, genau. Stimmt. Oh, hat's schon mal der war so gut. Den habe ich mit einer Freundin abends geguckt. Und ja, beide, wir gucken gern so Horrorfilme dann so spät abends, ne? Und wir wollen jetzt aber auch nicht wirklich den größten Scheiß gucken, weil bei Horrorfilmen gibt es wirklich ganz viel. Oh, sorry, ich habe geflucht. Gibt es wirklich ganz viel Mist. Alles gut. Ja. Und habe dann bei Rotten Tomatoes mal geguckt, was der hatte. Und da war schon 97%. Was? 97? Das kann doch nicht wahr sein. Mach den an. Und absolut verdient. 97. Boah, von mir hat er auch, also 5 von 5 Sternen hat er fast, ich glaube 4,5 habe ich ihm gegeben, aber fast 5 von 5. Also so ein guter Film. Das ist schon echt hoch. Ja. Also Norweger, da habe ich dann auch den Regisseur von dem Film, der ist auch Drehbuchautor von ganz vielen anderen sehr, sehr guten norwegischen Filmen. Eskil Wofort. Genau, der. Und hast du gerade den Artikel offen, oder wie? Nee, ich habe gerade bei Prime die... Ah ja, der Regisseur heißt... Von Trier. Eskil Joachim Vogt. Von Trier. Nee, das ist der Produzent von dem Film. Und viele Filme, die der Vogt geschrieben hat, hat Joachim von Trier gemacht. Oder Joachim Trier einfach nur. Der ist auch einer der besten norwegischen Regisseure. Der hat zum Beispiel Thelma gemacht und wie heißt dieser Film? Nicht The Most Hated Person? Oder? Worst Person in the World. Genau, den hat er auch noch gemacht. Den würde ich so gerne mal gucken. Ah ja, den fand ich ja richtig Hast super. Hast du geguckt, ja? Ja, auf Mubi habe ich den gesehen. War richtig gut. Gibt es den auf dem deutschen Mubi oder nur UK? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Den muss ich unbedingt noch schauen. Gleich mal gucken dann. Auch diese Szene, wo da so alle so stoppen, ne? Und sie rennt da durch. War ja, mega Szene. Ja. Wahnsinn. Ja, ja, ja. Oder die Drogenszene. Ich kenne nur diese eine, ehrlich gesagt. In der Wohnung die Drogen nehmen und du siehst aus quasi visuell aus ihrer Perspektive, POV. Was da. Ich weiß gar nicht, ob es POV ist, aber so, dass das Bild verändert sich so, wie sie halt dann die Welt plötzlich sieht oder die Wohnung sieht. Nice. Und fällt da und alles wird komisch. Ja. Bei Thelma gibt es eine ähnliche Szene auch. Auch sehr, sehr gut. Das ist auch. Also ja, als Norweger habe ich auch lange ihn unterschätzt, aber seit Dennisons bin ich da auch, boah, voll drin. Im norwegischen Film. Also ist schon krass, was sie können. Ja, kommen wir mal zu unserer Schlusskategorie, die wir alle kennen. Nice oder Scheiß. Der Klassiker. Der Klassiker, ja. Ich habe ein bisschen was mitgebracht für dich, aber auch noch nichts so Richtiges. Aber ich sammle mir hier gerade irgendwie was zusammen. Okay. Und zähle mit den Fingern mit, damit ich nicht zu wenig oder zu viel mache. Ja. Du bist ja großer Tom Holland-Fan, wie wir alle wissen. Ja. Deswegen fange ich einfach mal mit einem Film an, der bei der Kritik schon deutlich durchgefallen ist, aber aktuell sein neuester, Uncharted. Ah ja. Also ich, wenn ich ihn unabhängig von den Spielen betrachte, fand ich ihn unglaublich unterhaltsam. Einfach wirklich so ein Good-Feel-Action-Flick, den man leider viel zu selten noch kriegt heutzutage. Man geht mit einem Lächeln raus und denkt sich so, ach ja, das hat Spaß gemacht, das war ein gelungener Abend. Wenn ich jetzt aber natürlich die Spiele mit in Betracht ziehe, die ja wirklich Meisterwerke sind, die habe ich ja sogar wirklich auch gespielt, obwohl ich ja gar nicht so der Zocker bin, dann fällt das schon ein bisschen ab, weil ja, also von die Spiele sind halt schon ein bisschen aufgemacht, die könnten auch wirklich wie ein Blockbuster sein. Und da ist halt der Film ein bisschen deutlich komödiantischer, ein bisschen ulkiger irgendwo. Bisschen mehr Augenzwinkern. Ja, ja, also auf jeden Fall nicht vergleichbar wie jetzt zum Beispiel The Last of Us, wo halt wirklich das fast 1:1 aus den Spielen inszeniert wird in diese Serie, die ja wirklich sehr akkurat ist zum Source Material. Ja. Also trotzdem würde ich sagen, nice, auf jeden Fall. Ich habe den sehr genossen. Und ich habe ja auch bei den Dreharbeiten in Berlin, waren wir da so am Set und konnten da so ein bisschen was sehen. Das war schon echt spannend. Ach, du wieder, ey. Ja, ja, ganz abenteuerlich. Nee, also das war schon... Okay. Das war schon... Also jetzt brauche ich ja, aber ein Wort. Also, ach so. Nice, scheiß. Nice. Na. Nice. Okay. Nice, nice. Alles klar. Dann, ich kenne mich ja mit Tom Holland-Filmen gar nicht so aus. Cherry. Oh, mega nice. Und leider auch total verrissen von der Kritik. Ich habe das Buch gelesen. Okay. Mega Buch auch. Mhm. Extrem heftig. Sehr, was kann man sagen, grafisch in dem Buch. Naja, aber auf jeden Fall sehr grafisch beschrieben. Heftig auf jeden Fall ist der Film. Aber wieder so ein Thema, was mich auch sehr interessiert mit dem ganzen Drogenkram, mit Oxycontin, wie bei Dopesick wird es ja auch das Ganze thematisiert, wie diese Medikamente da Veteranen verschrieben wurden und die wurden alle drogensüchtig. Da geht es ja auch drum in dem Film. Ist eine Kritik am Krieg so ein bisschen, ist eine Kritik an das ganze System in den USA. Und ich fand den Film richtig, richtig gut. Auch von der Kameraarbeit und auch von der Kreativität, wie das angegangen wurde von den Russos, die ja eigentlich eher so die Actionfilme machen. Das war da Also Avengers-Filme. Genau, oder Gray Man. Da war das beispielsweise furchtbar. Ja. Also da fand ich Cherry schon wirklich deutlich, deutlich besser. Also mit eigentlich einer der besten Filme von ihnen. Okay. Und auch die Darsteller, also Darstellung von Holland und von Ciara Bravo, die da seine Freundin spielt, auch richtig gut. Ja. Also nice. Nicer Scheiß. Also nice, nicer Scheiß. Ja. Okay. Chaos Walking. Oh, schwierig. Da würde ich ja sagen, schon eher scheiß. Also der war auch von Tom Holland komplett so abandoned worden, dieser Film, weil da gab es ganz viel Dispute hinter den Kulissen. Da hat sich das Studio irgendwie gegen die Darsteller und den Regisseur gewandt und hat den Film total verhunzt und wollte dann Reshoots machen. Und wegen diesen Reshoots konnte zum Beispiel Tom Holland nicht in 1917 mitspielen. Eigentlich hätte er die eine Rolle gehabt von den beiden Jungs und konnte nicht wegen diesen Chaos Walking Reshoots und die haben den Film aber nicht besser gemacht. Und deshalb hat er dann sich komplett geweigert, diesen Film auch nur in irgendeiner Hinsicht zu promoten. Und der kam fast zur selben Zeit wie Cherry raus und da war der gerade die Cherry Press Tour gehabt und hat dann Chaos Walking einfach komplett ignoriert. Und Ja, also okay. Der war auch wirklich nicht gut. Das Ende war auch viel zu plötzlich. Und der war eigentlich darauf ausgelegt, dass ein zweiter Teil kommt, der jetzt aber nie kommen wird. Und deshalb eher scheiße, ja, leider. Okay. The Devil All the Time, hast du gestern, glaube ich, auch irgendwie mal genannt gehabt. Ja, stimmt. Wegen der einen Darstellerin, die bei Swallow auch mitspielt. Sehr, sehr nice. Also auch mit einer seiner besten Filme in den letzten Jahren. Megacast, Robert Pattinson, Sebastian Stan, Mia Wasikowski, also die von Alice Wunderland. Ja. Gott, also große Namen nach großen Namen nach großen Namen. Bill Skarsgård auch noch. Ja, und Tom als Hauptrolle. Mhm. Ein wirklich sehr abgefuckter Film. Es geht halt so um USA in den, was weiß ich, 40er, 50er, 60er, irgendwie sowas. Ganz extrem gläubige Menschen, gottesfürchtig bis zum geht noch. Ja, also sehr, sehr krass teilweise auch mit Vergewaltigung und Brutalität und Tod und Mord und Hass nicht gesehen. Also schon harter Tobak. Ich habe das Buch da auch gelesen, das Buch war auch unfassbar gut. Ja, also sehr, sehr nice. Ja, sehr gut. The Current War. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was der deutsche Titel ist. Edison, irgendwas mit ein Licht geht auf, so in die Richtung. Ja, irgendwie. Den hast du ja auch geguckt, hast du gestern gesagt. Den habe ich im Kino gesehen, ja, mit Janik. Ich wusste nicht, dass der im Kino hier kam, weil der kam raus oder sollte ursprünglich rauskommen, so genau um die Drehe, wo der Weinstein-Skandal kam. Und Harvey Weinstein hat den produziert. Und dann wurde okay, dann noch der Name rausgestrichen und es kam eine neue Firma, die so ein bisschen das von der Weinstein Company übernommen hat als Distributor. Deshalb kam der dann verspätet ins Kino und hatte leider dadurch auch nicht sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich fand ihn sehr gut, überraschend gut. Ich fand ihn auch sehr gut. Der Regisseur ist derselbe wie Ich, Earl und das Mädchen. Der hat so einen spanischen Namen, ich kann es leider nicht ganz sagen. Alfonso Gómez Región. Genau, genau. Der hat auch viele gute Filme gemacht und ich fand auch den wirklich, also er ist absolut underrated, aber ich fand ihn wirklich ziemlich gut. Und auch ein sehr guter Cast. Benedict Cumberbatch und dieser, wie heißt er denn, der seinen Konkurrenten da spielt. Warte, ja. Was mit Shaw? Martin Shaw? Michael Shaw? Irgendwie so? Nee, Michael Shannon. Ach, siehst du? Okay. Ja. Der ist auch sehr, sehr gut. Also fand ich auch sehr gut. Auch ein Film, den ich gesehen habe, The Lost City of Z oder Z, je nachdem, wie man es ausspricht. Ja. Das ist so ein Abenteuerfilm. Es geht so. Doch ziemlich lang geht. Es geht um. Also die suchen diese glaube ich, auf der Suche nach Stadt, nach dieser goldenen Stadt. Genau, im Dschungel in Südamerika. Ja. Und da spielt Robert Pattinson ja auch mit und Charlie Hunnam, der spielt den Vater von Tom da. Mhm, genau. Das war noch bevor. Sienna Miller. Bevor Tom Spider-Man wurde, war das so der letzte größere Film. Ich fand ihn okay. Also. Ach, okay. Ich fand ihn vielleicht ein bisschen langatmig irgendwo. Ja, also er ist mir jetzt nicht so krass im Gedächtnis geblieben, muss ich sagen. Hat vielleicht ein bisschen zu viel. Ich fand den schon eindrücklich. Ja. Also von den Bildern, Visuals auf jeden Fall, aber ja, war jetzt nicht so extrem spannend. Das ist auch nicht so mein, bin jetzt nicht so der Fan von solchen Art Filmen, wo die in den Dschungel gehen oder irgendwas suchen. Es sei denn, es ist jetzt vielleicht ein bisschen. Es sei denn, es ist Dschungelcamp. Oder halt Apocalypse Now, bist du sowas in die Richtung. Ja. Aber das war jetzt ja nicht so mein Thema. Okay. Im Herzen der See, ich wusste gar nicht, dass er da mitspielt. Ja, da spielt er von dem Erzähler, also das ist ja, er erzählt ja die Geschichte also aus der Zukunft, denkt er zurück an seine Vergangenheit, als er jung war, auf diesem Boot mit Moby Dick da, wo sie da diesen Wal da hatten. Ja. Und den Jungen, die junge Version spielt Tom. Und da spielt Chris Hemsworth, spielt ja den Captain oder so, ne? Fand ich gut, fand ich nicht schlecht. Also Ron Howard ist ja immer so ein bisschen Hit or Miss, ne? Der macht ja wirklich viel Gutes und viel. Also ich meine, auch so unfassbar facettenreich. Ich meine, der hat den Grinch gemacht und macht dann aber auch hier so einen Film, ne? Oder dieses Hillbilly Elegy, oder wie das hieß, der auch total verrissen wurde damals. Aber jetzt hier wieder das mit den Jungs in der Höhle da, den Amazon-Film, hat er ja auch gemacht. Also sehr facettenreiche Filmografie hat er. Und ich fand den schon ziemlich gut. Also würde so sagen, von 1 bis 10 Sternen würde ich ihm eine 6 geben. Ja, also schon eher, also ja, Mittelmaß. Schon. Aber Tendenz zu nice. Okay. Dann hätten wir noch The Impossible. Oh, hast du den geguckt? Nee. Eve, den müssen wir mal gucken. Oh. Das ist. Ist das so gut? Nicer als nice. Also nice hoch 10. Noch nicer. Der ist, also ohne Witz, von all seinen Filmen immer noch mit seiner besten. Und er war zwar seine Debütrolle, also Live-Action-Debütrolle. Er war damals. Ach, jetzt sehe ich erstmal, ja, ich habe gerade 10 Jahre oder so. Das ist dann mit dieser Flutwelle, ne? Genau, beim Tsunami in Thailand damals. Genau. 2004 thematisiert das. Naomi Watts als Mutter, Hugh McGregor als Vater. Denn der eine Kleine von Paddington, der den Sohn da spielt, als sein kleiner Bruder. Ein so unfassbar guter Film. Sogar Wotan Wilke Möhring, heißt der so? Der deutsche Schauspieler? Ja. Der spielt da auch in einer kleinen Nebenrolle mit. Und die Tochter von Charlie Chaplin spielt ja immer bei Bayona-Filmen mit. Also J.A. Bayona ist ja der Regisseur. Mega-Regisseur, hat Waisenhaus gemacht und 12 Minuten nach Mitternacht, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Auch sehr emotionaler Film. Nur vom Titel her. Und das war wirklich ein so gut gemachter Film, von den Effekten, von der Emotionalität, von den Darstellungen, also unfassbar. Da geht ja wirklich, du hast so ein Herzrasen bei dem Film an manchen Stellen, weil das, weil du so mitfieberst. Also wirklich erste Klasse. Hat auch Naomi Watson eine Oscar-Nominierung dafür bekommen. Und ohne Witz, hätte Tom auch eine verdient, weil er hat schon die Show ein bisschen gestohlen. Also ein Wahnsinnsdebüt für ihn. Dann unser vorletzter Film, Pilgrimage oder? Pilgrimage. Das ist ein sehr brutaler Film über so Kreuzzüge damals. So Mönche, irische Mönche, die irgendwie sowas von A nach B bringen müssen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Sehr brutal. So Mittelalter, viel Blut und Gewalt und auch wieder so. Ja, so ein historischer Film ist jetzt eigentlich nicht so ganz mein Genre. Ich mag jetzt eigentlich nicht so Mittelalterfilme. Aber fand den eigentlich ziemlich gut. Und die mussten halt da alle diesen irischen oder gälischen Akzent für lernen, um das authentisch zu machen. Und das war schon echt krass. Ja. Also schon ein paar von den Darstellern waren bestimmt auch aus der Gegend, konnten das. Aber Tom zum Beispiel überhaupt nicht. Und der musste das aneignen. Der heißt auf Deutsch, Gottes Wege sind blutig. Vielleicht mal auch bei Saturn die Blu-ray gefunden und so, ach nice, hol ich mir. Ja. Also schon auch so von 0 bis 10 eine 6,5. Also ja, auch nice. Okay. So. Letzte, ich fasse es einfach mal unter Spider-Man zusammen, weil er hat ja schon einige Auftritte auch in anderen Filmen, die jetzt nicht speziell Spider-Man sind. Ja. Also deswegen. Homecoming, Far From Home und No Way Home sozusagen, die drei. Was soll ich sagen? Nice. Das ist das, wodurch ich ein Fan von ihm wurde. Ne? Ich habe Homecoming damals im Kino geguckt mit drei Freundinnen von mir. Ja. Und selbst sie, die überhaupt keine Superheldenfilm-Fans sind oder sonst was, waren total angetan. Und ja, ich glaube, durch das Setting und die Handlung ist natürlich auch für so normale Teenager jetzt mal. Es war wirklich so ein bisschen wie so eine Coming-of-Age-Teenager-Komödie, Highschool-Komödie. Ganz anders als so als Tobey Maguire oder Andrew Garfield seine Filme. Deutlich mehr lighthearted irgendwo, ne? Und ich war einfach total begeistert, weil ich hatte vorher nie vorher großer Spider-Man-Fan. Also ich mochte die Tobey Maguire-Filme schon. Wenn die im Fernsehen kamen und so, habe ich es auch geguckt. Andrew Garfield seine Filme mochte ich leider jetzt nicht so. Mache ich vielleicht ein paar Feinde, aber ich war jetzt nicht so der Fan von Amazing Spider-Man. Aber der Film hat mich dann so gepackt und ich war so, damn. Das ist richtig nice und war dann auf einmal so richtig ein Fan geworden, auf einmal von ganz Marvel. Der hat mich wirklich dann auch so dieses MCU so reingezogen und dann habe ich, das baut ja immer so ein bisschen aufeinander auf, Film zu filmen, ne? Und ich wollte dann wissen, was ist da passiert, um so ein bisschen die Vorgeschichte zu wissen. Und dann brauchte ich aber die Vorgeschichte für den und dann irgendwann habe ich halt alle MCU-Filme geguckt und seitdem bin ich mega MCU-Fan. Also Homecoming hat da sehr viele Türen für mich geöffnet, also klingt jetzt cool, also halt sehr viel geebnet auf jeden Fall für so mein Filmgeschmack oder meine Filmvorlieben. Und ja, Far From Home auch super, fand ich auch mega. Und No Way Home, mein Gott, was war das für ein Event, ne? Wie die uns die Türen eingerannt sind. Keine Ahnung, ich, das stimmt. December 21. Ich hab auch gesehen und fanden halt mega langweilig. Bitte? Ich fand ihn mega langweilig. Hast du ihn geguckt? Gesehen. Ja, UV. Du fandst ihn langweilig? Drin, weil, alle haben mir gesagt gehabt, hab ich bestimmt schon mal erzählt, als der dritte halt rauskam, No Way Home, haben alle gesagt, oh, der ist so toll, der ist so toll, da haben Leute applaudiert im Film. Da dachte ich mir, verarscht mich doch. Okay, und alle so auf mich eingeredet, ja, guck dir den mal an, der ist so klasse. Da dachte ich mir, okay, musst du erstmal den ersten gesehen haben. Den ersten angeguckt, dachte ich mir, okay. Ah, also Homecoming hast du auch gesehen, ne Mensch? Ja, ich habe die alle drei gesehen. Cool. Pass auf. Habe ich den geguckt, gesagt, ja, fand ich scheiße. Da wurde mir gesagt, ja, der ist auch nicht so gut. Der war plötzlich schon gar nicht mehr so gut. Ja, ja. Und ich sollte mir doch mal den zweiten, der ist deutlich besser, angucken. Interessant. Okay, habe ich mir den zweiten angeguckt. Da dachte ich mir, außer Venedig ist das jetzt auch Mist. und dann dachte ich mir halt, jetzt hast du die zwei angeguckt. Jetzt gucke ich mir auch den dritten an, weil sonst war das ja komplett umsonst. Ja. Ja, dann saß ich da 2,5 Stunden drin und war dann auch froh, als es vorbei war. Ach Mensch, das ist einfach nicht dein Genre, ne? Das ist einfach nicht dein Genre. Das ist absolut nicht meins, ne. Ach, also es war wirklich auch einfach so ein Wahnsinnsgefühl, in diesem Saal zu sitzen, fand ich, weil alle waren ganz angespannt und wussten, bald kommen Andrew und Toby. Also es war dann irgendwo schon raus, es wurde ganz lange geheim gehalten, so gut wie es ging. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal da war, ich war so nervös. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie war ich so nervös, was in diesem Film kommt, weil ich wusste, okay, irgendeine Schlüsselfigur wird sterben und ich wollte das nicht, weil ich da auch so invested war in dieser ganzen Story. Und dann kam Thea, war vor mir, also unsere Kollegin Thea war vor mir in der Vorstellung und Sebastian, auch Kollege von uns. Ja. Und die beiden haben gesagt, oh, der ist so mega, der ist so gut, wir hatten Gänsehaut und da kamen Leute mit Tränen in den Augen raus und ich dachte mir so, oh mein Gott, was passiert hier? Aber die waren alle so positiv gestimmt, da war ich so ein bisschen so, okay, vielleicht stirbt doch keiner, wird alles gut, ne? Ja, dann ist ja halt trotzdem jemand gestorben. Mhm. Also ich denke mal, Spoilern kann ich das mittlerweile, ist schon lange raus und Tante May stirbt. Bestimmt, bestimmt. Und das war schon ziemlich sad, aber das, dieses Ende, wo die drei dann da auch da kämpfen, war schon echt richtig, richtig krass. Also Cinematic Event des Jahres auf jeden Fall. Nach Corona gab es ja lange nicht mehr sowas in der Form. Hm. 1,9 Milliarden Dollar weltweit eingespielt. Ach, also viel, ein sechster erfolgreichster, glaube ich, aller Zeiten. Krass. Mhm. Also nice. Sehr, sehr, sehr nice. Alle drei. Ja. So. Ja. Das ist der sehr schön. Abschlusssatz sozusagen. Das war's für heute. Genau, wir sind durch. Mhm. Ich würde sagen, wir machen nochmal, weil wir hatten uns eigentlich vorgenommen, als Info für die Gäste, vielleicht noch über Babylon und andere Damien Chazelle-Filme zu reden, aber haben wir jetzt auch. Ich habe schon fast geahnt, dass wir das jetzt nicht schaffen, aber da finden wir mal einen neuen Termin und machen das da, würde ich sagen. Ja, ich. Weil es gibt ja auch viel her. Hätte ich Lust drauf, auf jeden Fall. Ja, das freut mich schon mal. Es war sehr schön mit dir, Alex. Dankeschön, ebenfalls. Hat mich sehr gefreut. Ja, auch freut mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast. Bin ja Zuhörer der ersten Stunde und das ist schon eine Ehre irgendwo. Ja. Und Mitglied des Cinecircles. Und das auch noch, ja. Des ominösen Cinecircles, der oft genug erwähnt wurde bei euch, zum Glück. Ganz oft einen Shoutout gekriegt. Ja. Dann lasst negative, positive Kritik, Feedback gern da auf Twitter, Instagram und per E-Mail auf unserer Webseite. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer wieder über Sprachnachrichten, die ihr gerne an unseren Instagram-Account schicken könnt, damit ihr, wenn ihr das möchtet, was ihr natürlich möchtet, hiermit eingearbeitet werden könnt in unser Outro. Ich glaube, das ist schon ein ganz nettes Gimmick, um euch da teilhaben zu lassen als Fans. So, wir sagen Tschüss für heute. Lasst es euch gut gehen. Sanfte Grüße, Alex. Sanfte Grüße, ich. Mach's gut. Adieu. Tschüss. Tschüss. So, okay. Achso. War ganz gut, ja, oder? Ich hoffe es doch. Ich glaube, kannst du auf. Hast du schon ausgemacht? Nee, achso, warte. Ah. Okay, ja. Zack. Und. Hallo, ihr zwei. Hier ist eure ehemalige Kinokollegin Jodis. Und ich lasse euch mal liebe Grüße da und ein ganz dickes Lob an euch für euren Podcast. Ich freue mich immer alle zwei Wochen, euch im Zug zu hören oder halt auch beim Putzen. Ich kann euch jetzt gar keinen Lieblingsfilm nennen, weil ich einfach zu viele habe. Deswegen sage ich euch einfach, auf welche Filme ich mich dieses Jahr freue. Das wären zum einen Sonne und Beton, basierend auf dem Buch von Felix Lobrecht, und zum anderen Dune 2. Vielleicht treffen wir uns ja mal in eurem Podcast, wenn es dann mal um Musik- und Tanzfilme geht, weil das ja eigentlich, auch wenn jetzt die Filme, auf die ich mich freue, dieses Jahr nicht zu dem Genre gehören, ist das natürlich eins meiner Lieblingsgenre. Und ja, vielleicht habt ihr mal Lust, mit mir darüber zu quatschen. Macht weiter so und bis bald.